Kapitel 7. Und nun zu den Umsatzziffern. Das siebte Kapitel dreht sich um Unternehmenspräsentationen. Nummer 2. Szenen aus einer Unternehmenspräsentation. Guten Tag, meine Damen und Herren. Im Namen der Geschäftsführung möchte ich Sie herzlich bei der Firma Stockhausen willkommen heißen. Mein Name ist Charlotte Klerich und ich bin hier zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Ich werde Ihnen jetzt unser Unternehmen vorstellen. Als erstes sage ich Ihnen etwas über die Firmengeschichte, die Organisationsform und die verschiedenen Unternehmensbereiche. Dann etwas über die Produkte und zuletzt erläutere ich Ihnen unser Vertriebssystem. Anschließend machen wir einen Rundgang durch die Produktionsanlagen. Das Unternehmen wurde 1909 gegründet. Die Aktiengesellschaft gliedert sich auf in 3 selbstständige Unternehmensbereiche. Zurzeit haben wir etwa 11.000 Beschäftigte, davon 1.400 im Ausland. Der Jahresumsatz betrug 1994 weltweit ca. 3,2 Milliarden Mark. Das war alles zum Thema Investitionen. Und nun noch etwas zu unserer Forschungsabteilung. Wie ich schon am Anfang erwähnte, haben unsere Entwicklungsausgaben ständig zugenommen. Auf dieser Folie sehen Sie die Entwicklung der Mitarbeiterzahl in den letzten 5 Jahren. Das Säulendiagramm zeigt, dass die Zahlen bis 1992 kontinuierlich gestiegen sind. Seit 1993 ist eine abnehmende Tendenz erkennbar. Ich bin mit meinen Ausführungen jetzt am Ende. Wenn Sie noch Fragen haben, bin ich gern bereit, sie zu beantworten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben uns über Ihren Besuch sehr gefreut und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt hier in Essen.